Impressionismus, also das späte 19., frühe 20. Jahrhundert, die Zeit, als einige europäische Großmächte den gesamten Globus mit ihren Herrschaftsformationen überspannt haben und sowohl politisch, militärisch kontrolliert, aber gleichzeitig auch wissenschaftlich, wirtschaftlich ausgebeutet haben. Und dieses Zeitalter, das schien abgeschlossen, überwunden und von daher auch der Begriff Imperium etwas, was vielleicht die fernere Vergangenheit betrifft, aber nicht mehr die Tagespolitik, die Aktualität. Der andere Grund ist, dass man diesen Begriff in der Alltagssprache, das tun wir heute genauso wie vor einigen Jahrzehnten, inflationär gebraucht, trivialisiert hat. Wir sprechen alle von einem Wirtschaftsimperium, wir sprechen von einem Medienimperium. Und solche Entwicklungen sind natürlich für wissenschaftliche Begriffe nicht unbedingt förderlich. Und dann darf man nicht vergessen, dass Jahr 1989 die große Zäsur, der Fall des Eisernen Vorhangs, das Ende der Konfrontation zwischen USA, NATO und dem Warschauer Pakt. Da schien es manchen Zeitgenossen so, als ob das Zeitalter von Imperium ohnehin geendet habe, dass jetzt eine Welt ohne Imperien geschaffen ist oder die Voraussetzungen gegeben sind dafür. Oder allenfalls, wir werden sehen, dass diese Meinung noch vertreten wurde, ich werde ein Beispiel anführen, dass jetzt der gesamte Globus sozusagen ein US-amerikanisches Imperium bildet und von daher kein Konflikt mehr von Imperien gegeben ist. Nun, Sie wissen, dass diese Wahrnehmung natürlich heute gar keinen Bestand mehr hat. Wenn Sie sich das anschauen, was tagtäglich geschieht, was die großen Dinge sind, die uns bewegen, weltpolitisch, dann sind die vor allem damit verbunden, dass wir zwei Imperien hauptsächlich im Moment, es gibt auch viele andere Dinge, die Akteure, die natürlich da hinzukommen, aber dass vor allem zwei große Imperien die Weltpolitik bestimmen. Das ist einerseits die Russische Föderation unter Putin und das ist andererseits China. Und das, was ich heute ausführen will, soll Ihnen sozusagen klar machen, dass das mustergültige Verhaltensformen sind von Imperien, die wir da sehen bei Putin, Russland und bei China. Da gehören verschiedene Dinge dazu, die ganz typisch sind für ein Imperium. Die offenen Grenzen, also die Destabilisierung des direkten Umfeldes oder der Anspruch, dass die Nachbarschaft kontrolliert werden soll und dass es eigentlich gar keine Grenze gibt, dieses Herrschaftsanspruchs. Die Gleichschaltung von annektierten Gebieten, aber auch der Versuch, weit über das direkt kontrollierte Gebiet hinaus indirekt durch verschiedene Formen subtiler Einflussnahme, mehr oder minder subtil, teilweise auch einfach mit militärischen Mitteln, teilweise mit wirtschaftlichen Mitteln, teilweise eben unter Nutzung der modernen Techniken, durch Geheimdienstaktivitäten, durch Geldzahlungen, Politiker etc. weltweit Einfluss auszuüben. Und das sind alles schon Dinge, die sehr gut das zusammenführen, was wir unter dem Imperium verstehen dürfen. So dass das von Putin ja immer wieder jetzt geprägte Bild einer multipolaren Welt, könnten wir fragen, eigentlich bedeutet, dass wir wieder zurück sind in einer Welt, in der Imperien maßgeblich sind. Das wäre der eine Aspekt, der, denke ich, das Thema so wichtig macht und so brutal macht, einfach tagespolitisch für die Analyse der aktuellen Situation. Aber man kann sich auch andere Dinge natürlich fragen, die damit zusammenhängen. Man könnte sich fragen, ob zum Beispiel das Phänomen des Brexit irgendwie auch etwas damit zu tun hat, dass Großbritannien, die Bevölkerung von Großbritannien, die ganz verkraftet hat, dass das Empire eigentlich nicht mehr existiert. Und daher diesen sehr starken Anspruch hat, selbst nicht zu agieren und sich nicht einzubinden in so etwas wie die Europäische Union. Ich will aber auch, das können wir am Ende der Sitzung dann auch in der Diskussion gerne aufgreifen, ich hoffe, dass ich Ihnen das vermitteln kann, dass USA, NATO und die EU eben keine Imperien sind, dass wir da einige Kriterien definieren können, die eine solche Beschreibung eigentlich ausschließen. Also das wäre mal so der aktuelle Rahmen dieses Themas. Man könnte auch noch mal daran erinnern, dass tatsächlich Imperien natürlich in der Geschichte, wenn man sich öffnet, über die Vormoderne hinausgeht, in die früheren Epochen der Geschichte, ein allgegenwärtiges Phänomen sind, dass also Imperien auch nach der Wahrnehmung der früheren Geschichte in früheren Epochen, bevor sich das heutige Geschichtsbild etabliert hat, mit dieser Unterscheidung zwischen antiken und mittelalter Neuzeit, das ist eine Reaktion des 17. und 18. Jahrhunderts davor, ging man immer davon aus, dass Weltgeschichte sich am besten definieren lässt, unterteilen lässt, indem man die großen Weltreiche voneinander unterscheidet, und dass es eine kanonische Abfolge gibt, die mesopotamischen Reiche, Assur, Babylon, dann die iranischen Reiche, die Meder, die Perser, dann die Griechen, Makedonien, Alexander der Große, dann Rom, und Rom geht dann auf in der christlichen Welt, und das wäre die letzte Stufe eigentlich der Menschheitsgeschichte vor dem jüngsten Tag. Das ist eine alte kanonische Auffassung der Weltgeschichte, die bis in die frühe Neuzeit in allen Schulbüchern auch so stand. Und das hieße, dass man in früheren Epochen ohnehin davon ausging, dass die Imperien entscheidend sind für die Entscheidung der Weltgeschichte. Also man sieht, auch unter diesem Blickwinkel ist das Thema auf jeden Fall wichtig. In der Forschung hat sich dementsprechend in den letzten 15 Jahren wahnsinnig viel getan. Sehr wichtig in diesem ganzen Prozess, deswegen habe ich Ihnen auch einen Text von ihm auf Google geladen, ist Herbert Münkler, Politikwissenschaftler in Berlin, der mit seinen Publikationen, besonders dieses Buch von 2005, ein bisschen auch das ausgelöst hat, was ich hier präsentiere, und damit etwas angefangen hat, was andere dann aufgegriffen haben. Den Begriff Imperium wieder als Kategorie in die Geschichtswissenschaften und Politikwissenschaften einzuführen, wieder zu gewinnen und zu benutzen für diese beiden wissenschaftlichen Felder. Und Sie sehen, das hat gewirkt. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge Publikationen, auch im Bereich der Geschichtswissenschaften. Einerseits überspannend, der Versuch, zusammen sozusagen Informationen zu den verschiedenen Imperien, die es in der Weltgeschichte gegeben hat, aber auch ein bisschen zu systematisieren, dass man versucht, Imperien zu unterscheiden anhand bestimmter Merkmale und auch vergleicht und sozusagen sich strukturgeschichtlich allmählich diesem Phänomen annähert, um ein noch tieferes Verständnis zu erreichen. Jetzt sehen Sie zum Beispiel die neuesten, relativ neue Publikationen von Wollinger und anderen, Wollinger aus Innsbruck, der altistische Kollege, über eine Kurzzeit mit dem geschaut haben. Also da tut sich unglaublich viel, und das, was ich Ihnen heute präsentiere, basiert auch auf diesen Arbeiten natürlich. Ich selbst kenne, wie gesagt, wurde das in Ihrem Roman natürlich sehr gut, das ist mein eigenes Forschungsfeld, aber ich kann mich da auch für die anderen Epochen auf diese Arbeiten stützen, und für Sie ist wichtig, weil es da, glaube ich, Unklarheiten gab, was denn die Basislektüre wäre jetzt will beginnen mit einem Versuch einer Definition, wobei eine Definition ist dann schon schwierig, ja, aber man kann immerhin ein paar Kriterien nennen, die ganz gut das Phänomen PRM beschreiben. Dann will ich den Musterfall IPM Romano besprechen, das gilt seit Münkler und in der gesamten Forschung gibt es da allgemein Konsens, das Römische Reich ist der Klassiker. Es liegt einerseits an seiner enormen Ausdehnung, andererseits also räumlich, zeitlich, seine historische Bedeutung jetzt für unseren Blickwinkel. Wir sind ja meistens europazentrisch oder euromediterran orientiert. Also das Imperium Romanum als Musterfall, das finden Sie schon bei Münkler so konzipiert. Und dann will ich einfach zwei Beispiele behandeln, die Russland und die USA, um das ein bisschen zu testen, diese Kategorien, die wir anhand dieses Musterfalles und der allgemeinen Überlegungen gewonnen haben. Und dann würde ich gerne am Schluss der Einheit diese Dinge mit Ihnen besprechen. Also die Leitfrage überhaupt auf den Diskussion wird sein, ob Sie das überzeugt, dass das Imperium für die Geschichtswissenschaften, das ist hier unser heutiger Kontext, eine sinnvolle menschliche Kategorie ist. Ja. Wir wollen nicht diskutieren über irgendwelche tagespolitischen Ereignisse. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Es geht wirklich darum, zu versuchen, dieses Konzept zu beschreiben. Was ist ein Imperium? Und dass wir uns fragen, ob diese Kriterien, die Definition trägt, ob sie das überzeugt und ob man damit wissenschaftlich etwas anfangen kann. Gut, beginnen wir natürlich mit dem Wort. Nicht, dass es immer sinnvoll ist, man sich erstmal orientiert, woher der Begriff eigentlich kommt. Das ist völlig klar, das kommt eben aus der römischen Welt. Das ist ein lateinisches Wort, Imperium. Ist eine Befehlskommando gewandelt, das ist etwas sehr Römisches, spezifisch römisch. Die höchsten Beamten in Rom, die Prätoren und Konsuln, hatten eine solche besondere Gewalt, die es ihnen ermöglicht hat, einerseits gegen den Mitbürgern und dann im Krieg außerhalb Roms auch gegenüber den Soldaten und den Unterworfenen bestimmte Formen von Herrschaft auszuüben. Natürlich gab es daneben noch die Institutionen des Staates, nicht den Senat und die Volksversammlungen. Also diese Beamten waren nicht völlig ohne Kontrolle und ohne Gegenwicht. Aber es Imperium war eine sehr weitreichende Befehlskommandogewalt, Strafgewalt. Und davon leitet sich dieser Begriff letztendlich hier. Das heißt, es ist eigentlich eine konkrete Gewalt, es ist noch nicht das, was wir dann sekundär damit immer verbinden, ein Territorium, ein Reich. Diese Entwicklung ist in römischer Geschichte erst allmählich zustande gekommen, dass man damit am Imperium Romanum sekundär den Bereich meint, in dem Rom herrscht. Interessanterweise nannte man das ursprünglich Imperium Populi Romani, also das römische Volk, Populus Romanus, übt eine Herrschaftsgewalt aus in einem bestimmten Gebiet, das ist ein Imperium, und daraus ist dann eine Bezeichnung geworden im Laufe der Zeit für dieses Herrschaftsgebiet. Von Imperium kommt natürlich auch Imperator nicht, das ist eine der Bezeichnungen, dann später für den Kaiser auch. Also ein wichtiger Begriff, sehr, sehr römisch, ein klares rechtliches Konzept. Das steht hinter dem Begriff historisch. So, aber damit ist noch nicht viel gewonnen, nicht? Weil wir jetzt erst uns fragen müssen, also im weiteren Verlauf der Jahrhunderte und dann vor allem in der Neuzeit, hat man dann begonnen, von Imperien zu sprechen. Und wir wollen jetzt diesen Begriff in der Wissenschaft gebrauchen. Und da müssen wir jetzt versuchen, bestimmte Merkmale zu definieren, dieses Konzept beschreiben. Und wenn Sie Münkler lesen zum Beispiel, werden Sie sehr schnell sehen, was da so die wichtigen Dinge sind. Das habe ich auf der Folie zusammengestellt, einige wichtige Aspekte. Zunächst mal wie man das intern vielleicht auch gut verstehen kann, nämlich, dass man ein Gegenkonzept entwickelt, ein schönes Gegenkonzept wäre der Stadtstaat, nicht? Der von der Ausdehnung her ganz erheblich reduziert wäre. Und Romaios, nämlich ein Stadtstaat, das führt uns dann auch zu dem Problem, dass die Währung ja nicht plötzlich einfach da sind, oder, sondern in der Regel erstmal über einen längeren Zeitraum überhaupt erst entstehen müssen. Aber lassen wir das mal, jetzt ist erstmal dieser statische Versuch, die Währung zu beschreiben, in seiner entwickelten Form, ein herausragendes Gewaltpotenzial. Und in der Regel in Währung hat man am Anfang eine mit Gewalt verbundene starke Expansionsphase. Aber Expansion gehört immer auch zu Imperium dazu. Also das Potenzial zur Expansion ist ganz wichtig für ein Imperium. Dann sind Imperien hierarchisch und asymmetrisch aufgebaut. Ja, es gibt also Kernzonen, die das Zentrum bilden und die einen höheren Rang haben und mehr Macht sozusagen und auch kontrollieren andere Zonen, die eher eine Peripherie dieses Imperiums bilden. Das ist also ganz anders zum Beispiel als einem Nationalstaat, wo es ein solches Gefälle nicht gibt. Ein Nationalstaat sollte der Idee nach, was diese Dinge angeht, Machtstrukturen angeht, ausgewogen, homogen, organisiert sein. Ein Imperium ist das definitiv nicht. Das heißt, ein Imperium, das ist auch ganz wichtig, besteht meistens aus ganz verschiedenen Einheiten, vielleicht auch gar nicht durch nichts anderes verbunden sind, als dadurch, dass sie eben von einer und derselben zentralen imperialen Macht kontrolliert werden und die einen unterschiedlichen Status haben, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Ethnien. Das sind beim nächsten Punkt. Imperien sind in der Regel polyethnisch und multireligiös. Auch da wieder Gegensatz Nationalstaat, der tendenziell das eben nicht ist, vom Grundverständnis sehr abstrahierend. Ein Imperium braucht natürlich aber auch einen Träger des imperialen Gewandes, also heißt, wir brauchen eine imperiale Elite, die diese Kontrolle ausübt, die Machtmittel in ihren Händen hat und die also irgendwie das Ganze zusammenhält und dem Ganzen auch einen Sinn gibt. Also diese Elite ist ganz wichtig. Wer ist denn eigentlich die Elite dann in einem solchen Imperium? So, und dann kommen wir zu einem Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist für die Grundidee des Imperiums. Also das ist jetzt sozusagen das Idealtypische. In der Realität sieht es natürlich ein bisschen, also ein bisschen komplizierter. Aber eigentlich ist ein Imperium so konzipiert, dass es eine Welt für sich darstellt. Das heißt, es versteht sich selbst als ein universales Weltreich. Wenn es dann Zonen gibt, die nicht des Imperiums sind, dann aus der Sicht des Imperiums nur, weil das Imperium sich für diese Zone nicht interessiert. Und das Imperium hat den Anspruch, wenn andere Zonen interessant wären, könnte es diese Zonen jederzeit sich unterwerfen. Das heißt, ein Imperium hat auch keine, das werden wir gleich noch sehen, keine festen Grenzen. Ein Imperium ist ein offenes Konzept. Es nimmt für sich in Anspruch, dass es sich jederzeit weiter ausdehnen kann. Und ein wichtiger Punkt auch in den meisten Imperien ist dann dieses Gefälle der Integration. Also das heißt, wir haben ein Kerngebiet, von dem die imperiale Bildung ausgeht. erstmal so ganz allgemeine Dinge, dann kann man noch versuchen zu unterscheiden und nicht, ob es Land oder Seeherrschaft ist, ob in welcher Form Integration abläuft, ob tatsächlich eine Klärung so weit geht, dass Unterschiede allmählich negiert werden zwischen dem alten Kernbereich und der Peripherie. Das ist in Rom tatsächlich passiert, das könnten wir noch sehen. Und das heißt, Imperien, die länger bestehen und erfolgreich sein wollen, müssen irgendwann aus dieser Phase von Kriegs- und Raubimperium in diese Phase von zivilisatorisches Imperium übergehen. Was auch wichtig ist, was Sie schon angedeutet haben, dass wir Imperien natürlich nicht statisch betrachten. Das ist ein bisschen das Problem bei Münkler, der diachrone Aspekt ist da noch zu wenig entwickelt. Wie gesagt, Imperien sind nicht einfach da, sondern sie entwickeln sich aus vorherigen Gebilden. Und es kann auch sein, dass ein Imperium dann einen gewissen Zyklus durchläuft und sich dann wieder zurückentwickelt, aus einem Imperium in andere Dinge zurückentwickelt. Nicht? Das ist ja ganz klar, dass wir in der Geschichte solche Prozesse haben, die teilweise über große Zeiträume ablaufen. Üblicherweise, sein Grundmodell, das ist ja ohnehin in der Geschichtsbetrachtung sehr verbreitet, ist diese drei Schritte Aufstieg, Blüte, Niedergang nicht. Das ist ein bisschen trivial, aber es ist irgendwie etwas, was die Historiker immer gerne tun, was irgendwie auch teilweise immer wieder berechtigt ist, diese drei Phasen zu unterscheiden. Viel interessanter sind zwei andere Begriffe, die dann im Wesentlichen der Münker in die Debatte eingebracht haben. Da sieht man schon, wie man versucht, mit denen vergleichen, strukturelle Merkmale zu definieren. Also das eine ist die augusteische Schwelle. Damit ist der Kaiser Augustus gemeint. Das ist jetzt vielleicht alles nicht ganz korrekt aus meiner Sicht als Althistoriker. Aber die Idee ist ganz interessant und man nennt das jetzt eben augusteische Schwelle. Also lassen wir das. Die Idee wäre, dass dieser Übergang von der Zeit der Expansion, der Anfangszeit der extremen Expansion zur Konsolidierung, wo das Imperium nicht mehr beliebig rasch wächst, sondern nach innen sich konsolidiert, nachhaltig entwickelt, eventuell Integrationsprozesse ablaufen, verstärkt, dass man die verbindet mit dem Kaiser Augustus in der römischen Geschichte. Bis dahin wuchs das römische Reich tatsächlich atemberaubend schnell und danach gibt es nur noch wenige weitere große Eroberungen und der territorialen Bestand ist weitgehend dann derselbe geblieben, bis dann in der Spätantike allmählich das römische Reich sich transformiert oder zerfällt. Also augustische Stelle, Übergang von der Expansions- in die Konsolidierungsphase. Und das andere ist Overstretch, Überdehnung. Also die Beobachtung, dass Imperien, selbst die erfolgreichsten Imperien, irgendwann an ihre Grenzen kommen, in dem, was sie leisten können, und dann nicht mehr beliebig expandieren können, oder dass vielleicht dann sogar ein Prozess einsetzt, der zu einem Niedergang, zu einem Verlust der Kontrolle und zu einem am Ende vielleicht sogar Kollaps des Imperiums führen kann. Typischer Fall aus der römischen Geschichte, der augusteischen Zeit. Die Römer haben 30 Jahre lang versucht, Germanien zu erobern, mit allen militärischen Mitteln, die sie damals hatten. Das waren gewaltige Mittel, das ist ihnen nicht gelungen. lange noch ist ein Abhängigkeitsverhältnis in einem solchen System noch ein Hegemonär und ab wann ist der Hegemon quasi ein Imperium und die anderen sind unterworfene, kontrollierte Teile dieses Imperiums. Also nochmal noch zur Erinnerung, Imperium heißt nicht unbedingt, dass alles gleichgeschaltet wird, gar nicht. Es kann also ein Imperium kann auch aus ganz verschiedenen Formen politischer, militärischer Kontrolle, verschiedener rechtlichen Status zusammengesetzt sein. Noch schwieriger natürlich, und diese Begriffe haben auch keine große Bedeutung jetzt für uns hier, sind solche Begriffe wie Reich oder Großmacht, Weltmacht, das ist alles letztlich alles nicht präzise definieren. Das Hauptproblem ist, warum ist das alles so schwierig, nicht? Weil wenn ich jetzt hier von einer solchen wissenschaftlichen Kategorie spreche, Imperium, in der Realität ist das Ganze natürlich sehr, sehr je nach Epochen, nach den Umständen, nach der jeweiligen Geschichte und auch Herrschaftspraxis gibt es große Unterschiede. Dennoch denke ich, dass man damit ganz gut arbeiten kann mit diesen Dingen und so gesehen, was der Münker da in Gang gesetzt hat, das ist sehr, sehr wertvoll. Nochmal zur Erinnerung nicht, also er plädiert sehr stark für diese Wiedergewinnung des Begriffs Imperium und will dann auch deutlich, das ist vielleicht etwas, was man nie aus den Augen verlieren sollte, es gibt immer eine Doppeldeutigkeit in dem Begriff. Das eine wäre eine universale Kategorie, die überhaupt weltgeschichtlich sich überall anwenden lässt. Das andere ist dann ganz historisch konkret weiterhin die Epoche des Imperialismus. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Nicht? Und uns interessiert aber hier die erste Verbindungsform, das universale Begriff. Münker versucht auch eine Typologisierung, nicht wie ich das schon angedeutet habe. Und es ist auch völlig klar, er macht es deutlich, dass das ein Idealtypus ist, was er da versucht zu definieren, dass in der Realität die Imperien nicht immer unbedingt so in der reinen Form existieren oder dass die jeweiligen Situationen durchaus auch spezielle Umstände nur mit sich bringen. Und diese Unschärfe zwischen Hegemonie und Imperium wird auch von ihm betont. Dann bei Osterhammeln gibt es auch einige Überlegungen in die Richtung. Ich habe hier mehr herausgelesen und diese gibt es noch weitere Dinge, die man in einer vergleichenden Ernährungsforschung betreiben könnte, nicht? Also da ist die Forschung tatsächlich erst am Anfang. Wir sind wirklich erst, das, was ich Ihnen gezeigt habe, die Publikationen sind in den letzten 20 Jahren entstanden. Also da wird sich vielleicht in den nächsten Jahrzehnten auch viel mehr tun. Wie gesagt, die Interdependenzen von den Häusern werden wichtig. Dann können Demokratien Teil von Imperien sein. Athen ist ein schönes Beispiel, das antike Athen war nach innen, hat sich in einer Sonderentwicklung in der griechischen Welt zu einer ausgeprägten Form von Demokratie entwickelt im 5. Jahrhundert. Gleichzeitig hat diese Demokratie ein ziemlich brutales imperiales Herrschaftssystem entwickelt nach außen. Und das eine hängt sogar mit dem anderen zusammen, weil die Demokratisierung war eine Folge der Flottenpolitik. Und die Flottenpolitik war das Instrument für die Beherrschung anderer griechischen Städte. Also da sieht man sogar, dass imperiale Entwicklung zur Genese von Demokratie nach innen führen kann. Also das zeigt wieder, dass das nicht alles nur ein Modell gibt, dass es da ganz verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung gibt. Ja, bitte sein. Hat sich ja gerade aufgezeichnet zu Athen, der Unterschied zwischen dem vedisch-attischen Imperium versus dem vedisch-attisches Hegemonialsystem. Genau, das ist ja genau der Punkt, auch das, was ich vorhin angedeutet habe und was ich später auch nochmal zeigen werde. Imperien können sich aus Hegemonien heraus entwickeln. Und das ist der Athener Fall. Das war eine Hegemonie, das war der persische Abwehr, also ein Bündnissystem, um das persische Großreich abzuwehren unter der Führung von Athen. Sparta ist ausgestiegen und das haben die Athener dann umgewandelt in ein Imperium. Ja, sie haben nach und nach die Rolle intensiviert und die Abhängigkeit der Bundesgenossen war am Ende so, die haben nur noch Geld gezahlt und die Athener haben die Schiffe gebaut, ja, und mit eigenen Leuten bemannt. Also die Athener haben alles entschieden. Die anderen mussten nur noch zahlen. Das war ein wirkliches Tributsystem. Und da durfte auch keine Stadt ausscheiden. Nicht wer ausscheiden wollte, der wurde sofort unter Druck gesetzt, militärisch. Ja. Aber kann man bei Athen von genügend Großräumigkeit sprechen? Oder ist Großräumigkeit auch abhängig von der Zeit und der Technologie? Sagen wir mal jetzt, kleiner, schon für die griechische Welt mit fast 1000 autonomen Kleinstaaten war das ein Imperium. Ja? Weil das war schon ungewöhnlich. Die Griechen haben es ohnehin, das ist auch interessant, das haben die antiken Autoren schon gemerkt, dass die Römer das anders angegangen sind als die Griechen, also die Athener oder Spartaner. Also eine Großreichbildung ist den Athenern oder Spartanern nicht wirklich gelungen. Ja. Aber für die Dimensionen des 5. Jahrhunderts ist das schon gewaltig, was die Athener da auf die Beine gestellt haben. Aber natürlich, wie gesagt, also das ist ja auch, was ist großräumig? Ja. Das ist völlig klar, das lässt sich nicht einfach so exakt definieren. Wichtig sind auch diese Lebenszyklen von Imperien, denke ich, nicht die Entwicklungsphasen, dass man da, also da ist für die Forschung noch viel zu tun. Und das, was ich jetzt gesagt habe, gilt eigentlich vor allem auch für das Römische Reich. Da sind also in besonderem Maße diese Dinge herausgebildet. Ich will jetzt nicht alles im Detail, jetzt könnt ihr es später sich nochmal die Folien anschauen. Ich will nur auf zwei, drei Linien hinweisen, die besonders bemerkenswert sind am römischen Fall. Das römische Imperium ist der Klassiker und gleichzeitig mehr. Denn das, was im Römischen Reich passiert ist, ist so, meines Wissens, in keinem anderen Imperium, das wir kennen, vorgekommen, hat sich dort etwas getan, das sonst nicht anzutreffen ist. Zunächst mal aber kurz noch zur Vision. Also wir haben genug Quellen, dass die Römer genau diese imperiale Vision sich hatten und zurechtgelegt hatten, dass es also eine Idee und diese berühmte Wendung bei Vergil, dem Nationalepos, wenn man so will, der Idee ist, nicht Imperium sine fine, wie gesagt, Jupiter, der Göttervater zu den Römern. Ich habe den Römern Imperium gegeben ohne Grenzen, ja, räumlich, zeitlich. Also das ist sozusagen die Definition dessen, was man erwarten würde. Es gibt aber auch andere Aussagen, nicht, dass die Römer als beauftragt sind, die Völker zu regieren, Ordnung zu stiften. Und nur wenn es Widerstand gibt, also maßvoll, sogar wegzubauen und zu integrieren. Aber wenn es Widerstand gibt, natürlich diesen Widerstand zu brechen. Und bei Klinius, Autor der frühen Kaiserzeit, man dann dieses Bild, dass die Götter die Römer der Menschheit geschenkt haben als zweites Licht sozusagen. Ja, also das ist auch eine Wahrnehmung der Elite Roms in der frühen Kaiserzeit, dass natürlich die römische Herrschaft nur gut ist für den Erdkreis und dass alle davon profitieren und dass das Ganze natürlich auch im wirklichen Auftrag geschieht. Das ist auch immer Teil dieser imperialen Mission. Also das Ganze hat eine sakrale, religiöse Aspekt. Also das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt, der so interessant ist in Rom, ist, dass tatsächlich in dieser langen Entwicklung des Imperiums Rom zunächst auch eigentlich als Hegemon begonnen hat in Italien, also eigentlich erst in Latium, in der Landschaft um Rom herum, dann in Italien und dann irgendwann beginnt durch die Entwicklung, die Gründung von Provinzen, große Gebiete direkt zu beherrschen. Also das ist dann dieser Moment, wo aus der Hegemonie ein Imperium wird. Und dieses Imperium, das erstmal Rom zentriert ist, Italien zentriert ist, also ein Kernland Italien, Rom und alle anderen Gebiete sind Provinzen, die unterworfen sind. Dieses Modell wird durch nachhaltige Integration der Bevölkerung der unterworfenen Gebiete, zum Beispiel durch Verleihung des römischen Bürgerrechts, allmählich dahin geführt, dass die Peripherie immer wichtiger wird. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, vor allem nach der Krise des 3. Jahrhunderts nach Christus, am Beginn der Spätantike, eigentlich die Peripherie das Römische Reich gerettet hat vor dem Untergang, vor allem die dortigen Militärpersonen, und dass die den Rom-Gedanken übernehmen und weiterführen und das auf dass wir damit also ein Imperium haben, wo es umschlägt, das Verhältnis von Kernland zu Peripherie. Die Peripherie wird eigentlich zum Träger des imperialen Gedankens. Und umgekehrt Italien wird zum Hinterhof, wird unbedeutend, die Kaiser sind gar nicht mehr in Rom. Das ist also eine dramatische Entwicklung, die auch damit zusammenhängt, dass das Römische Reich eben über so lange Zeiträume existiert hat, einerseits. Andererseits, dass das Römische Reich von Anfang an eine sehr starke Integrationspolitik betrieben hat. Besonders mit der Bürgerrechtspolitik, nicht einfach nach die Römer haben die Eliten der unterworfenen Gebiete eingebunden in ihr Herrschaftssystem. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Das hat bis auf wenige Ausnahmen dazu geführt, dass größtenteils im Römischen Reich die römische Herrschaft über Jahrhunderte akzeptiert worden ist. Und dann kommt natürlich irgendwann dieser Transformations- und Auflösungsprozess im weiteren Verlauf der Spätantike im 5. bis 7. Jahrhundert, das ist klar. Auch Rom hat nicht ewig existiert. Aber es ist bemerkenswert, der Unterschied zwischen der ersten Phase und dieser Phase der Inversion, die gibt es meines Wissens so in keinem anderen Imperium. Augusteische Schwelle könnte man bei Rom auch definieren, tatsächlich. Das ist also der Begriff, ist da geprägt, das wäre eine Tacitusstelle, dass Augustus seine Nachfolger empfohlen haben soll, das Reich nicht mehr auszudehnen, um seine Stabilität nicht zu gefährden. Ja. Es ist aber dennoch weiter gewachsen und Augustus habe ich schon erwähnt, tatsächlich in Rom, Germanien, Britannien etc. Das sind Fälle und dann vor allem die Feldzüge gegen die Perser oder Parther im Osten. Da war keine weitere Expansion mehr möglich und Rom hatte das Maximum erreicht seiner militärischen und politischen Möglichkeiten. Gut, kommen wir damit zu dem nächsten Beispiel. informelle Imperium. Das sind dann drei Sphären, die sich ergänzen. Und im Kern ist natürlich die UdSSR ein sehr interessantes Gebilde gewesen. Einerseits natürlich russisch, slawisch dominiert, andererseits Vielvölkerstaat mit 200 Ethnien, mit verschiedenen Bundesstaaten, Untergliederungen. Wir haben also von daher genau diesen Aspekt, den wir erwarten würden, eine solche Zusammensetzung von Gebieten, die einen unterschiedlichen Status haben, unterschiedliche Bevölkerung, auch unterschiedliche Religionen. Wir haben dann als Mission etwas, was wirklich sehr gut passt zu einem Imperium, nämlich eine ideologische Mission, die gar nicht gebunden ist an eine Nation oder ein bestimmtes Staatsgebiet, sondern eigentlich ein Auftrag ist, der einen globalen Anspruch repräsentiert, nämlich die Diktatur des Proletariats weltweit als Weltrevolution in Gang zu setzen. So gesehen hat sich die UdSSR unter dieser Perspektive betrachtet überhaupt nicht als irgendwie nationalrussisch, slawisch oder wie auch immer konzipiertes Gebilde verstanden, sondern als transnationaler Weltstaat. Und damit einhergehend die Grundüberzeugung, die ideologische Verpackung sozusagen, dass das Ziel ist, weltweit, das ist zunächst mal im eigenen Gebiet, aber dann auch weltweit, das Ganze endet, wie Sie wissen, natürlich dann tatsächlich ein Apfelkollaps. Das kann man so kaum nennen, nicht 89, in den Jahren davor und danach dann auch nicht die Abwicklung, also das Ende des Warschauer Paktes und dann aber auch die Auflösung der UdSSR. Man hat irgendwie versucht, das noch zu retten durch die Gründung der Gemeinschaft der Staaten, sind aber manche dann ausgetreten, die Ukraine und Georgien. Und übrig geblieben ist am Ende die Russische Föderation. Und man sieht aber jetzt allmählich nicht, dass interessanterweise unter Putin dieses Gebilde sich jetzt doch als neuer und sogar interessanter Akteur, sozusagen als effektiver Akteur entwickelt. Und eine Sache, die man wahrscheinlich früher gar nicht so beachtet hätte, ist, dass staatsrechtlich dieses Konstrukt der Russländischen Föderation für die jetzt Frieden erstanden imperialen Ansprüche unter Putin sehr, sehr nützlich ist, weil man in diesem Medium sozusagen beliebig Staaten eingliedern kann. Ja, kleine Gebiete, große Gebiete, es kann alles, grundsätzlich kann jeder und alles in dieser Russländischen Föderation aufgenommen werden. Das ist also ein ideales Vehikel für ein Imperium. Die Russische Föderation hat keine Grenzen. Ja, im Moment geht es um die Erbmasse der UdSSR, klar. Aber warum nicht auch mehr? Nicht? Von der Grundidee ist alles möglich. Und da sind wir wieder bei diesem Unterschied zu Nationalstaat. Nicht? Wenn ein Nationalstaat wird, ist alles völlig undenkbar, wenn es überhaupt keine Legitimation gäbe, wenn das eine Expansion für die russische Föderation, die nur dieses Russisch als Leitbegriff hat, gibt es dieses Problem nicht, ja, weil es, wie gesagt, grundsätzlich ganz offen ist. Oder wenn wir sagen, man verbindet es dann noch mit dieser Gemeinschaft von abhängigen Staaten, je nachdem. Also, tatsächlich seit 2000 latent, vielleicht noch nicht so lange, in Tschetschenien konnte man das schon sehen, Georgien, Moldau, jetzt in der Ukraine, ist es evident, dass wieder ein wirkliches Imperium ist, mit dem wir konfrontiert sind. So, zum Abschluss dann die Frage der USA. Das ist natürlich immer eine Sache, die schnell debattiert wird auch. Aber man wird nicht ganz klar, wie man zu den USA steht und ihrer weltpolitischen Rolle. Das wollen wir hier auch nicht diskutieren. Es ist klar, dass auch die USA sich durchaus mit diesen Merkmalen, imperialen Merkmalen, durchaus zumindest phasenweise in der Geschichte gut beschreiben lassen. Nicht? Natürlich verstehen sich die USA selbst einerseits als demokratisch-republikanisches Modell, das sich ja gerade überhaupt erst entstehen konnte, dadurch, dass sie sich aus einem Imperium, nämlich dem britischen Empire, gelöst haben. Gleichzeitig aber schon recht bald nach der Unabhängigkeitserklärung haben die USA begonnen, sich territorial enorm auszudehnen, und zwar nicht nur bis zur Pazifikküste, nicht Richtung Westen, sondern dann auch sehr schnell in Gebiete in der Karibik, im Pazifik, vor allem dort, wo vorher Spanien als Kolonialmacht präsent war, aber auch andere Gebiete. Und also das auf jeden Fall so eine extreme Expansion sichtbar in diesen Jahrzehnten, nach 100 Jahren circa, nicht in der frühen Zeit. Und dann kommt die nächste Phase, das ist dann vor allem eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts, wo die USA dann eine weltpolitische Rolle als globaler Hegemon oder globales Imperium übernommen haben. Und sie haben auf jeden Fall auch dementsprechend eine imperiale Mission entwickelt, zweifellos nicht, die genau passt zu diesem Anspruch. Nicht? Und die Mission dieser Konflikt zwischen Trump und Biden nicht, ja, naja, ist sozusagen klassisch in der amerikanischen Seele wahrscheinlich tief verwurzelt und wird auch immer so erhalten. Ja, damit also vielleicht, hoffentlich, dann können wir jetzt beginnen zu diskutieren. Also der Versuch war irgendwie einerseits Merkmale eines Imperiums zu definieren, damit wir das verwenden können für Geschichtswissenschaften, Politikwissenschaften. Überzeugt Sie das? Halten Sie das für sinnvoll oder ist das irgendwie ein Irrweg? Ist der Begriff auch hilfreich? Denken Sie, dass das, was wir jetzt hier behandelt haben, in irgendeiner Form auch für die aktuelle geopolitische Lage vielleicht hilfreich ist und zu verstehen, ist diese Idee, dass Russland, Föderation, China Imperien sind, überzeugt Sie das? Gewinnen wir etwas, wenn wir das so betrachten? Und immer auf der Ebene der wissenschaftlichen Analyse, ja, wir wollen das hier nicht politische Privilegien von Sinn diskutieren. Und dann würde ich Sie fragen, nachdem was ich gesagt habe, hoffe ich, dass Sie mir sagen können, dass USA, so wie sie heute auftreten, EU und NATO auf jeden Fall keine Imperien sind, weil das da auch in der öffentlichen